Schlagen wir heute Hebräer Kapitel 5 auf. And just talk a little bit more about the cross. Und wir sprechen noch ein bisschen mehr über das Kreuz. Last week we talked about walking in the footsteps of our Lord. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, in die Fußstapfen unseres Herrn zu treten. And let's just go back to the text in Hebrews 5, starting with verse 7. Gehen wir nochmal zum Text in Hebräer 5, angefangen mit Vers 7. And let's pray. Und beten wir. Lord Jesus, Herr Jesus, we thank you that you are alive. Wir danken dir, dass du lebst. And that you are with us here. Und dass du jetzt bei uns bist. And your Holy Spirit is in us. Und dass dein Heiliger Geist in uns ist. And we are your children. Und wir sind deine Kinder. Your brothers and sisters. Brüder und Schwestern. And you are our Lord and Savior. Und du bist unser Herr und Heiland. Bless these words. Segne diese Worte. Speak to us tonight. Und sprich heute Abend zu through uns the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Verse 7. Vers 7. During the days of Jesus' life on earth, der hat in den Tagen seines Fleisches, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears, sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen, to the one who could save him from death, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. And he was heard. Und er ist erhört worden. So, he was not saved from the cross. Er wurde nicht vor dem Kreuz bewahrt. So his prayer to be saved from death was not from the cross. Das war wegen was sein Gebet vor dem Tod errettet zu werden, das war nicht vor dem Kreuz befreit zu werden. Because it says his prayer was heard. Denn es heißt, dass sein Gebet wurde erhört. And I've read some scholars who believe that he was praying for resurrection. Und manche Schriftgelehrte meinen, er hätte um die Auferstehung gebeten. But I've also read others that have said he was praying to be saved from the consciousness, from losing consciousness of his father. Aber andere behaupten auch, dass er gebetet hat, dass er nicht das Bewusstsein seines Vaters verliert. Because of the intensity of the trial. Weil diese Anfechtung so furchtbar war. That we would never be able to identify with. Wir wären niemals in der Lage, uns damit zu identifizieren. He's taking on all the sins of the world. Dass er die ganzen Sünden der Welt auf sich nimmt. Every cup from every sinner is being poured into his cup. Der Kelch jedes einzelnen Sünders wurde in seinen Kelch hineingeleert. And he's going to drink this cup. Und er musste diesen Kelch trinken. Of the wrath of God upon all the sins of history. Des Zornes Gottes auf alle Sünden der Geschichte. Is going to be poured on him on the cross. Und das wird auf ihn gegossen werden auf dem Kreuz. And his prayer was heard. Und sein Gebet wurde erhört. And he was heard because of his reverent submission. Und meine Bibel sagt, er wurde erhört wegen seiner ehrfürchtigen Unterordnung. But the word is just fear. Aber dieses Wort hier ist einfach nur and Furcht. It can read that he was heard in his fear. Und man könnte es so lesen, er wurde in seiner Furcht erhört. In this fear of being separated from consciousness with his father. In dieser Furcht, dass er getrennt werden würde vom Bewusstsein seines Vaters. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. And was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchizedeks. When we got saved, our faith was an act of obedience. Als wir errettet wurden, war unser Glaube ein Akt des Gehorsams. In Romans 1:5. In Römer 1:5. Through faith obedience. Durch Glaubensgehorsam. God's not looking for our production. Gott sucht nicht nach unseren eigenen Werken. God is looking for our faith in what he can do for us. Sondern Gott sucht nach dem Glauben an das, was er für uns tun kann. So he reduced all the requirements of the law to one act. Also er hat alle Anforderungen des Gesetzes auf eine Handlung beschränkt. Like you're having trouble obeying me. Can you obey one thing? Ihr könnt mir sehr schwer gehorchen, aber könnt ihr nur einem gehorchen, was ich sage? I'll just reduce everything to one word. Ich komprimiere alles auf ein Wort. Believe. Glaubt. Can you just obey me and believe? Könnt ihr mir einfach gehorchen und glauben? This is the work of God, John 6:27. Das ist das Werk Gottes in Johannes 6:27. That we would believe. Dass wir glauben. So here in Hebrews chapter 5. Also hier in Hebräer 5. He learned obedience through the things he suffered. Er lernte Gehorsam durch das, was er litt. And this is the same thing for us. Und für uns ist es genau das Gleiche. You don't measure the maturity of a believer by the length of his time being a believer. Du kannst die Reife eines Gläubigen nicht daran messen, wie lange er schon gläubig ist. You measure the maturity of a believer, sondern du misst die Reife eines Gläubigen by daran, how much he has obeyed the Holy Spirit. Wie sehr er dem Heiligen Geist gehorcht. By how much he has obeyed the Lord. Wie sehr er dem Herrn gehorcht. You can be a believer 45 years. Du kannst schon 40 Jahre lang gläubig sein. And literally be in spiritual diapers. Aber trotzdem noch geistlich in den Windeln liegen. It's in 1 Corinthians chapter 3. Das steht im 1. Korinther 3. Paul says to the Corinthians. Paulus sagt zu den Korinthern. You're fighting, you're jealous. Ihr streitet, ihr seid eifersüchtig. You're not mature. Ihr seid nicht reif. You are babies. Ihr seid Babys. You're in diapers. If they had diapers back then, he might have wrote that in the Bible. Wenn es damals schon Windeln gegeben hätte, hätte er das vielleicht sogar in die Bibel geschrieben. You're in diapers. Ihr liegt noch in den Windeln. They did not learn obedience. Sie haben keinen Gehorsam gelernt. And our Lord learned obedience through the situations that he was exposed to. Aber unser Herr hat den Gehorsam durch die Situationen gelernt, denen er ausgesetzt war. And through this he was perfected. Und dadurch wurde er vollkommen. Meaning matured. Das heißt, er wurde reif. He was without sin. Er war ohne Sünde. But he grew up from a little baby to an adult man. Er wurde groß, er war ein kleines Baby und dann war er erwachsen. And he learned obedience. Und er lernte den Gehorsam. Because God was putting him in situation after situation. Weil Gott ihn in eine Situation nach der anderen geführt hat. And his whole life. Und sein ganzes Leben. In his heart, maybe even in his words, in seinem Herzen und vielleicht sogar durch seine Worte, he was saying, "Father, not my will, but thy will be done." Hat er gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. And it's possible that he had said those words tens of thousands of times. Und es ist wahrscheinlich, dass er diese Worte zehnmal gesagt hat oder tausende Male. Ten thousands of times. Zehntausende Male. Father, not my will. Vater, nicht mein Wille geschehe. I'm a carpenter here in Nazareth. Ich bin Zimmermann hier in Nazareth. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille geschehe, sondern and deiner. As he was exposed as a little boy to situations. Und schon als kleiner Bub war Situationen ausgesetzt. And grew up in the slums of Nazareth. Und er wuchs auf im armen Viertel von Nazareth. And maybe had trouble or something with other boys who were vielleicht evil. Vielleicht hatte er Schwierigkeiten oder Probleme mit anderen Buben, die böse waren. Never sinned. Und er hat nie gesündigt. And learned obedience through the things that he suffered. Und er lernte den Gehorsam durch das, was er litt. And we'll only know in eternity what he suffered through as a boy. Und wir werden erst in der Ewigkeit wissen, was er als Bub erlitten hat. As a 20-year-old. Oder als 20-Jähriger. As a 24-year-old. Oder 24-Jähriger. As a 27-year-old. Oder 27-Jähriger. And then in his ministry. Und dann in seinem Dienst. Exposed to difficulty. Er hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Exposed to evil. Mit dem Bösen. Always not my will, but thy will be done. Und hat immer gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. And all this is building up. Und das alles baut aufeinander auf. He is exercised. Und er ist geübt. In obedience. Im Gehorsam. It's becoming stronger and stronger. Und das wird immer stärker. As the situations are increasing. Und die Situationen werden immer extremer. So that finally as he falls to his knees in the garden. Und schließlich, als er auf dem Ölberg auf seine Knie fällt and is facing the cross, und dem Kreuz ins Auge blickt, to drink the cup of the sins of the whole world, um den Kelch der Sünden der ganzen Welt zu trinken, he is going to say, Father, not my will, but thy will be done. Wird er sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Yet one more time. Noch einmal. And he's going to do the most unbelievable thing imaginable. Und er wird das Unglaublichste tun, was man sich vorstellen he's kann. He's going to go right to a cross. Er wird aufs Kreuz gehen. In the first 3 hours it was the wrath of man. In den ersten 3 Stunden war es der Zorn der Menschen. And the second 3 hours the wrath of God. Und in den zweiten drei Stunden der Zorn Gottes. We cannot even imagine what this was. Und wir können uns nicht einmal vorstellen, was das bedeutet hat. But it says in Philippians 2 that he humbled himself and was obedient to death. Und in Philippa 2 heißt es, er entäußerte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Even to death on a cross. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Now look at verse 11. Schaut euch Vers 11 an. We have much to say about this. Darüber haben wir viel zu sagen. But it is hard to explain because you are slow to hear. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. In fact, though by this time you ought to be teachers, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. Habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. You need milk. Ihr braucht Milch. Not solid food. Und nicht feste Speise. Anyone who lives on milk, being still an infant. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist ein Unmündiger. Is not acquainted with the teaching about righteousness. Ist richtiger Rede unkundig. But solid food is for the mature. Die feste Speise aber ist für Erwachsene. Those who are exercised in obedience. Die reif sind, die geübt sind im Gehorsam. We measure maturity. Wir messen die Reife. Through how much we exercise ourselves in obedience to the Lord. An dem, wie weit wir uns üben im Gehorsam Gottes. So solid food is for the mature. Die feste Speise ist für die reifen Menschen. In this last verse, who by constant use letzten Vers, die infolge der Gewöhnung have trained themselves to distinguish good and evil. Geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. This constant exercise. Dieses ständige Üben. Father, not my will, but thy will be done. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Father, I don't want to marry the wrong person. Vater, ich möchte nicht den Falschen heiraten. Father, I don't want to date the wrong person. Ich möchte nicht einmal mit dem Falschen gehen. Father, I don't want to do something that's not your will. Vater, ich möchte nichts tun, was nicht dein Wille ist. I don't want to go to school for something that's not your will. Ich möchte nicht in eine Schule gehen, aus einem Grund, der nicht dein Wille ist. Father, not my will, but your will be done. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Even if that means that I kneel down and weep. Selbst wenn das heißt, dass ich mich hinkniee und weine. And I shed tears. Und ich Tränen vergieße. Father, I don't want to think in 3 years from now I didn't do your will. Vater, ich möchte nicht in 3 Jahren denken müssen, dass ich nicht deinen Willen getan habe. Bitte. I mean, some people are running. Manche Leute rennen. From God's will. Sie rennen weg von Gottes Willen. When God actually wants us to plead for His will. Wo Gott will, dass wir um seinen Willen flehen, ihn anflehen. God's will is so precious. Gottes Wille ist so kostbar. It is so priceless. Er ist unbezahlbar. That the God of the universe, dass der Gott des Universums, who created everything, der alles geschaffen hat, from the birds to the flowers, von den Vögeln bis zu den who Blumen, set the planets, der alle Planeten, and the stars, und die Sterne in die Umlaufbahn gesetzt hat, he would take the time, dass er sich die Zeit nimmt, and think about my life. Und über mein Leben nachdenkt. And he would say, okay, und dass er sagt, okay, I have taken the time, ich habe mir die Zeit genommen, to think about your life, über dein Leben nachzudenken. And I know exactly, und ich weiß genau, the best for you, was das Beste ist für dich. And you would think that people would beg God for this. Und man könnte sich vorstellen, dass die Menschen Gott darum anbetteln. Oh God, don't hold this back from me. Don't hide it, please. Gott, verbirg das nicht von mir. Please, enthalte please. Es mir nicht vor. Show bitte, me bitte, your will. Zeig mir deinen Willen. Don't hide it. I want your will, verbirg please. Verbirg ihn nicht. Ich will deinen Willen. It's gold, it's silver. Bitte, er ist kostbar wie Gold. It's a treasure. Er ist ein Schatz. It's the other way around. Aber es ist genau das Gegenteil. Come on, I have this will for you. Gott sagt, kommt doch, ich habe meinen Willen für euch. I don't want it. Ich will nichts davon wissen. And yet there are some, aber trotzdem gibt es manche, who have trained themselves in obedience. Die sich geübt haben im Gehorsam. And God puts us in situations, und Gott stellt uns in Situationen, one after another, after another, after another, eine nach der anderen, where we have to choose, wo wir uns entscheiden and müssen confess und bekennen müssen and even fight und sogar kämpfen müssen and pray und beten and weep müssen und weinen müssen in a spiritual battle in einem geistlichen Kampf for his will seinen Willen. Lord, please. Herr, bitte. When I stand before you, wenn ich vor dir stehe, I want to hear well done. Dann möchte ich, dass du zu mir sagst, recht so. I don't want to be in heaven thinking you had something else. Ich möchte nicht im Himmel sein und denken, du hattest etwas anderes für and mich I geplant. Missed it. Und ich habe es völlig verpasst. I won't be able to live with myself. Wie soll ich jetzt mit mir leben? There. Da please. Oben. Bitte Gott. Lead me, protect me. Leite mich und beschütze mich. Guide me. Führe mich. I have to make a decision here. Ich muss hier eine Entscheidung treffen. I remember I was going to the university. Ich erinnere mich, ich war damals an der Uni. And I had to make a big decision. Und ich musste eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Do I go to music school? Soll ich Musik machen? Or do I work this job that I had an opportunity to work? Soll ich in die Musikschule gehen oder soll ich diese Arbeit annehmen? And I didn't know what to do. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. So I did all these different things and I was such a struggle in my mind. Alle möglichen Sachen gemacht und das ich habe so sehr gekämpft. Lord, I have no peace. What do I do? Und ich habe gesagt, ja, ich habe keinen Frieden. Was mache ich jetzt? The future is so wide. Und die Zukunft ist so, gibt so viele Möglichkeiten. So many possibilities. So viele Möglichkeiten. What do I do? Was soll ich nur machen? I don't know. Ich weiß es nicht. And I remember standing in the line. Und ich erinnere mich, ich war angestellt. For 2 hours. 2 Stunden lang. I just standing here to bring my application to this window. Ich stand da einfach, dass ich mein Anmeldeformular abgeben konnte for the classes, bei diesem Schalter so I took all für die these Vorlesungen classes. Und ich habe diese verschiedenen Vorlesungen ausgewählt. And then she said, you know, you have to get back in line again. Und dann sagte diese Frau zu mir, Sie müssen sich wieder hinten anstellen. It was interesting. I was getting up there and I was praying. I said, God, if this is not your will, do something. War interessant. Ich stand da angestellt und ich habe zu Gott gebetet, wenn es nicht dein Wille ist, dann mach was. Because I feel like I'm doing this, but I'm not supposed to be doing this. Denn ich hatte das Gefühl, ich mache das zwar, aber eigentlich soll ich es nicht machen. I feel like I'm doing this out of fear. Ich habe das Gefühl, dass ich das aus Angst heraus mache. I feel like I'm just going this way because I think I'm supposed to. Ich dachte mir, ich schlage einfach diesen Weg ein, weil ich denke, I don't have your peace. Aber ich habe nicht deinen Frieden. Do something if this is not your will. Wenn das nicht dein Wille ist, dann mach etwas. After all this wait, you know, I'm standing at the window talking to this lady. Und nachdem ich so lang gewartet hatte, stand ich dann am Fenster und sprach and mit dieser Frau. Yes, music theory 305. Yes, okay. Sie hat gesagt, Musiktheorie 305. Music this and music history that and this. Musikgeschichte und so weiter. She says, "Oh, I'm sorry. This one class that is required right here is all filled." Und dann hat sie gesagt, "Tut mir leid, diese Klasse ist vorgeschrieben, ist Pflicht, aber ist schon besetzt." You'll have to get back in line. Sie müssen sich wieder anstellen. And I said, "Thank you." Und ich habe gesagt, "Danke." Just walked away from the window. Und ich bin weggegangen von diesem Fenster. Took my application, rolled it up and threw it right in the garbage. Habe meine Formulare genommen und habe sie in den Mistkübel geschmissen. Auf Wiedersehen and thank you, Jesus. Goodbye und danke, Jesus. And I just walked out of there filled with joy. Und ich bin rausgegangen und ich war erfüllt von Freude. I was in this struggle. Und ich war in diesem Is Kampf. Is this your will? I don't want to do anything that's not your will. Ich habe gekämpft und habe mir gedacht, ist das wirklich dein Wille? Ich mag nichts tun, was nicht dein Wille ist. And here it says that many ought to have been teachers already. Und hier steht, dass viele schon Lehrer sein sollten. But they need to be taught. Aber sie müssen wieder gelehrt werden. They need to be taught milk. Sie müssen wieder die Milch bekommen. That's like the foundational teachings of God's love for us. Also die ganz grundlegenden Lehren über Gottes Liebe für uns. Christ died, he's risen. Christus starb, er ist auferstanden. He loves you. Er liebt dich. You're a sinner. Du bist ein Sünder. You didn't deserve it. Du hast es nicht verdient. His mercy is new every morning. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. He loves you. He came from on high. Er liebt dich. Er kam von oben zur Erde. The just for the unjust. Der Gerechte für die Ungerechten. The mighty one for the little one. Der Mächtige für die Geringen. You were nothing, he was everything. Du warst nichts, er war alles. Do you comprehend this? Kapierst du das? The Creator. Der Schöpfer. Became a creature. Wurde zu einem geschaffenen Nailed Wesen. To a cross. Und er ging ans Kreuz. Wurde ans cross, Kreuz genagelt. Nails in the hands. Hatte Nägel in den Händen. He loves you. Er liebt dich. This is milk, the das foundation. Ist Milch, die Grundlage. Solid food. Feste Speise. Are the principles of discipleship. Sind Prinzipien der Jüngerschaft. Are the principles of how we walk in those footsteps. Sind Prinzipien, wie wir in diesen Fußstapfen wandeln. Do you see what he did? Siehst du, was er getan hat? Do you hear what he said? Hast du gehört, was er gesagt hat? He went to the cross in obedience. Er ging ans Kreuz im Gehorsam. Do you see the blessing that came out of this? Siehst du, welcher Segen sich daraus ergab? The salvation of the whole world. Die Errettung der ganzen Welt. God has a plan for you. Gott hat einen Plan für dich. Would you walk in obedience to his voice? Möchtest du im Gehorsam wandeln, was er sagt? Would you be trained? Möchtest du gelehrt werden? In righteousness. In der Gerechtigkeit. In God's plan, God's will. Über Gottes Plan, über Gottes Willen. Doing that which is right in the eyes of God. Und das tun, was richtig ist in den Augen Gottes. Solid food for the mature. Feste Speise für die Reifen. Take up your cross and follow me. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. All things work to the good. Alles wirkt zum Besten. See, solid food are the principles that we apply to our life as we walk in the footsteps of Christ. Feste Speise, das sind die Prinzipien, die wir in unserem Leben anwenden, wenn wir in Christi Fußstapfen treten. God is working in our life. Gott wirkt in unserem Leben. He's conforming us to his image. Er verwandelt uns in sein Bild. He's maturing us. Er macht uns reifer. All things are for our sake. Also alle Dinge geschehen um unsertwillen. 2 Corinthians 4:15. In 2. Korinther 4:15. In everything give thanks. In allem gib Dank. 1 Thessalonians 5:18. 1. Thessalonicher 5:18. This is food. Das ist feste Nahrung. Situation after situation. Situation um Situation. I'm exercising myself. Ich übe mich. I'm training myself. Ich trainiere etwas. To discern between good and evil in this last part. Um zu unterscheiden zwischen dem Guten und dem Bösen. To discern what is from God and what is from the devil. Um zu unterscheiden, was von Gott kommt und was von Satan kommt. To discern what is the Holy Spirit and what is another spirit. Zu unterscheiden, was der Heilige Geist ist und was von einem anderen Geist kommt. In Luke chapter 9, the Lord said in verse 55. In Lukas 9, Vers 45 sagte der Herr. You don't know what spirit you're of. Ihr wisst nicht, in welchem Geist ihr seid. And oftentimes Christians don't know what spirit they're of. Und oft wissen Christen nicht, in welchem Geist sie sind. They cannot discern. Sie können das nicht unterscheiden. God is leading us. It's no mistake. Gott leitet uns. From situation to situation. Das ist kein Zufall. Und von Situation zur nächsten Situation. I remember getting a phone call from somebody. Mich hat einmal jemand angerufen. It's like going back a long time. Das war vor langer Zeit. I was in my early 20s. Ich war damals Anfang 20. They wanted to work with me. Und er wollte mit mir zusammenarbeiten. And I thought, they said, hey, you know, I'd like to work with you. Und der hat gesagt, hallo, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. I thought, oh my gosh, this person is so hard to work with. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, mit dem lässt sich so schwer zusammenarbeiten. And I thought about it. Und ich habe darüber nachgedacht. And I said, Lord, und ich sagte, are Herr, you bringing this person bringst du diesen Menschen to discipline me? Um mich zu disziplinieren. I know how hard this person is to work with. Ich weiß, wie schwer es ist, mit dem zusammenzuarbeiten. But is it your will? Aber ist das dein Wille? To mature me. Damit ich reifer werde. And I could have said no to this person. Und ich hätte diesen Menschen sagen können, nein. But I prayed and asked God what his will was. Aber ich habe gebetet und habe Gott gefragt, was sein Wille war. And I had peace to say yes. Und ich hatte dann Frieden, um ja zu sagen. Even though I knew it was going to be not easy. Obwohl ich wusste, dass es nicht einfach werden würde. It was not easy. Und es war auch nicht einfach. And I knew it and it wasn't easy. Und ich wusste es und es war nicht leicht. But one thing I did know. Aber eines wusste ich. Is I did the will of God. Ich habe den Willen Gottes getan. And God is lining up situation after situation. Und Gott führt eine Situation nach der anderen herbei. And in each one, und in jeder einzelnen, he's asking me, fragt mich etwas. To ask him, er bittet not mich, my will, but thy will be done. Dass ich zu ihm sage, nicht mein Wille, sondern dein in Wille geschehe. In every situation. In jeder Situation. Lord, what is your will here? Herr, was ist hier dein Wille? And especially when they're difficult, Und besonders wenn es schwer ist. Because in difficulty I want to do my will and maybe run. Denn wenn ich Schwierigkeiten habe, möchte ich meinen eigenen Willen tun und ich will davonlaufen. And then I have to exercise myself. Aber dann muss ich mich darin üben. In patience. In der Geduld. And obedience. Und im Gehorsam. And say, Lord, I would like to do this. Und sagen, Herr, ich würde gern das machen. But whatever your will is. Aber was ist dein Wille? That's what I will do. Das werde ich tun. What is your will? Was ist dein Wille? And this is where maturity comes from. Und daher kommt die Reife. Now, what if a person is going from situation to situation? Was wäre, wenn jemand eine Situation nach der anderen durchmacht? And they're a manipulator. Und manipuliert dauernd. And they always want their will. Und er will immer seinen eigenen Willen durchsetzen. And they're never praying these prayers. Und er spricht niemals solche Gebete. And they're just failing test after failing test. Und bei jedem einem Test nach dem anderen versagt er. One after the other. This is so foreign to them. Und für die ist das ein Fremdwort. They will be 20 years, 30 years down the road. Und 20 oder 30 Jahre später and still be wearing diapers. Wird dieser Mensch noch immer Windeln tragen. And it will be, there'll be jealousy. Und sie werden eifersüchtig sein. Every kind of natural reaction. Und jede mögliche natürliche Reaktion. Because there's no maturity. Weil es keine Reife gibt. They cannot discern between what is God and what is the devil. Und er kann nicht unterscheiden zwischen dem, was von Gott ist und was vom Teufel ist. What is the voice of the Holy Spirit and what is the voice of a demon? Was ist die Stimme des Heiligen Geistes und was ist die Stimme eines Dämonen? Or their own emotions. Oder ihre eigenen Gefühle. They can't discern. Sie können das nicht unterscheiden. They've never exercised themselves in the steps to the cross. Weil sie sich niemals geübt haben in den Schritten zum Kreuz. And as we exercise ourselves over and over and over and over. Und wenn wir uns üben, immer wieder und immer wieder. We can begin to easily discern. Dann können wir immer leichter unterscheiden. What is from God, what is not from God. Was von Gott ist und was nicht von Gott and ist. And I may not be able to clarify. Und vielleicht kann ich das nicht genau definieren. But I have a gut feeling. Aber ich habe irgendwie ein Bauchgefühl. This is not from God. Das ist nicht von Gott. I can't explain why I know that, but I just know that's not from God. Ich kann zwar nicht erklären, warum ich es weiß, aber ich weiß ganz sicher, das ist nicht von Gott. And there are many who should have been teachers already. Und es gibt viele, die schon Lehrer sein sollten. Who are not. Aber sie sind es nicht. They need to be taught all, he says, all over again. Sie haben es nötig, dass sie wieder ganz von vorne gelehrt werden. Still in diapers. Und sie liegen noch in den Windeln. Still with the bottle. Und sie nuckeln noch immer am Fläschchen. We have to go back to the basics. Wir müssen wieder zur Basis zurück. A cross. Zum Kreuz. Nails. Zu den Nägeln. In the hands. In den Händen. God in the flesh. Gott im Fleisch. Do you comprehend this? Verstehst du das? Let's go back to A. Gehen wir wieder zurück zum Anfang. Because they have no idea. Weil sie keine Ahnung haben. They cannot conceive in their minds. Sie können sich nicht vorstellen. To submit themselves in obedience. Sich im Gehorsam unterzuordnen. To the Holy Spirit. Sich dem Heiligen Geist unterzuordnen. In James chapter 2 it says faith without works is dead. In Jakobus 2 heißt es Glaube ohne Werke ist tot. And you can substitute the word obedience for works. Und man könnte statt dem Wort Werke das Wort Gehorsam einsetzen. Faith without obedience to the Holy Spirit. Glaube ohne Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber is dead. Ist tot. If I can't discern. Wenn ich nicht unterscheiden kann. And God teaches me when I'm in this place. Und Gott lehrt mich, wenn ich an diesem Punkt stehe. Lord, what is your will here? Herr, was ist jetzt dein Wille? What is your will? Was ist dein Wille? Is there someone I should pray for? Gibt es da jemanden, für den ich beten sollte? Was ist dein Wille? Is there something I should be doing? Gibt es etwas, was ich tun sollte? Is there something I don't see? Ist da etwas, was ich nicht sehe? Is there a book I should be reading in the Bible? Gibt es irgendein Buch in der Bibel, das ich lesen sollte? Show me your will. Zeig mir deinen Willen. Speak to me, please. Sprich zu mir, bitte. Please. And bitte. Even if it has to get to the place where there's loud cries and tears. Und selbst wenn du bis an den Punkt kommst, wo du laut schreist und weinst. I remember when I was in Bible college. I'll just close with the story. Ich erinnere mich, als ich in der Bibelschule war, und damit möchte ich abschließen. Sagte mein Freund zu mir. You and Mary make a good couple. Du und Mary würdet ein gutes Ehepaar abgeben. Yeah, maybe. Ja, vielleicht. I said, but she doesn't like me. I know it. Aber sie mag mich nicht, das weiß ich. And he said, no, I think she might. Und sagte, naja, vielleicht mag sie dich doch. Like me. Nein, sie mag she's mich nicht. Always mean to me. Sie ist immer so unfreundlich zu mir. And he said, no. He said, you know what? I think you make a great couple. Why don't you just ask her out? You know. Und sagte, nein, ich glaube, ihr werdet ein tolles Paar. Warum gehst du nicht einmal mit ihr aus? Nein. It's not going to work. No, nein, das funktioniert nie. And he kept saying this to me, you know. Und hat das immer wieder gesagt. Like, well, is there anyone else that you like? Und hat mich gefragt, gibt's jemand anderen, den du magst? Not really. Nicht wirklich. Yeah, I think she's great, but ich glaube, sie ist it's got to be a two-way thing, you know. Aber es sollte gegenseitig sein. He says, I think you're making a mistake here. I think und you should sagte, ask her, you know. Ich glaube, du machst einen Fehler. Ich denke, du solltest sie fragen. I said, oh, man. Und ich habe gesagt, nein. God, what is your will here? Gott, was ist dein Wille hier? I don't want to miss your will. Ich möchte nicht deinen Willen verpassen. What if it's her, you know? Was ist es, wenn sie die Richtige ist? I'm sure it's not, but what if it is? Ich bin mir schon sicher, dass sie es nicht ist, aber was, wenn doch? I mean, this is hard. Das ist schwer. I mean, she didn't even smile at me, you know? I mean, sometimes. Sie lächelt mich nicht einmal an oder kaum. So I remember I got on my knees in my room. Und ich habe mich in meinem Zimmer hingekniet. And I very intensely prayed. Und ich habe inständig zu Gott gebetet. For his will. Seinen Willen. And I remember I was weeping. Und ich weiß noch, ich habe geweint. And I said, God, und ich habe gesagt, I don't want to miss your will. Ich möchte nicht deinen Willen versäumen. Ask girl out. Ich möchte sie nicht um eine Verabredung bitten. Because I know what she's going to say. Weil ich schon weiß, was sie sagen wird. But if this is your will, aber wenn es dein Wille ist, I'm stuck in a hard place. Ich bin jetzt wirklich in der Klemme. What do I do? Was mache ich? And I remember praying. I don't remember praying that many times that intense, but I prayed very intense. Und ich erinnere mich nicht, dass ich oft so intensiv gebetet, aber damals war es sehr intensiv. With my face in my hands. Und ich habe really mein Gesicht in den Händen verborgen und ich habe wirklich tears gebetet. In my eyes. Und ich hatte Tränen in den Augen. And then I said, okay, I make a deal with you. Und ich habe gesagt, Gott, wir machen eine Abmachung. I'm gonna go to church tonight. Ich gehe heute Abend in die Gemeinde. If you put her in the seat next to me, wenn du sie neben mir auf den Sessel setzt, I'll ask her out. Dann frage ich sie, ob sie mit mir ausgeht. Is it a deal? Abgemacht? It's a deal. Abgemacht. And I sat in church that night. Und ich war an diesem Abend im in Gottesdienst. The back, got there early, saved the seat. Ich saß hinten und ich habe den Platz neben mir freigehalten. Read my Bible. Hab in der Bibel it gelesen. Got louder and louder and louder as more people came. Und es wurde immer lauter und immer mehr Leute sind gekommen. It's filling up and you hear the band starting to get ready and tuning up. Und der Saal hat sich gefüllt und die Band hat sich fertig gemacht. I'm just reading. Und ich lese da. And suddenly 2 feet come. Und plötzlich höre ich da die Schritte von 2 Füßen. And I hear this voice say. Und da sagt eine Stimme. Is the seat free? Ist dieser Sessel frei? Look up. Ich schaue auf. And it's her. Und sie ist es. I said, yeah, it's free. Und ich habe gesagt, ja, der ist frei. And she stands, she looks around. Und sie steht auf, schaut said, sich um. It's too far back. Thank you anyway. Und sagt, das ist zu weit hinten, aber trotzdem danke. And she walked away. Und sie ist wieder gegangen. And I thought, incredible. Und ich habe mir gedacht, unglaublich. Lord, you are amazing. Herr, du bist wunderbar. You showed me that you could put her there. Du hast mir gezeigt, dass du sie but you did not put her there. Aber du hast es nicht getan. You went beyond what I could possibly ask or think. Du hast sogar übertroffen alles, was ich erbitten oder fragen könnte. You are amazing God. Du bist ein wunderbarer Gott. Indescribable. Unbeschreiblich. Uncontainable. Unerfassbar. You put the stars in the sky. Du hast die Sterne an den Himmel gehängt. And you know them by name. Und du kennst sie you're amazing mit Namen. God. Du bist ein wunderbarer Gott. She's not the one. Und sie ist nicht diejenige. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. 10 minutes later, und 10 Minuten später, I'm reading, ich lese, and these feet come back, you know? Und diese Füße spazieren wieder daher. And I see them, you know, out of my peripheral vision, you know? Und ich sehe sie aus dem Augenwinkel. You're looking straight, but you see them, you know? Ich schaue nach vorne, aber ich sehe sie. And I'm not turning my head, I just see them. Und ich habe nicht meinen Kopf gewendet, ich habe sie nur einfach gesehen, diese zwei kleinen Füße. And I hear this voice say, und ich höre diese Stimme. There's no more seats anywhere. Es gibt keine freien Plätze mehr. Is the seat still free? Ist dieser Platz noch frei? I just looked like in total amazement, like. Und ich habe völlig baff geschaut. You gotta be kidding me. Das soll ja wohl ein Scherz sein. You gotta be kidding me. You're putting her in the seat anyway? Du setzt sie trotzdem auf diesen Platz? Yeah, it's free. Ja, der Platz ist frei. Sat down, I thought, und sie hat sich hingesetzt. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. I was on my knees in the dormitory. Ich habe in der WG auf den Knien gebetet. In tears. Hab geweint. Praying for God's will. Hab gebetet für Gottes Willen. Sitting right here. Und jetzt sitzt sie da. So I said to her. Und ich habe zu ihr gesagt. Remind me to ask you something after service. Erinnere mich, dass ich dich nach dem Gottesdienst etwas frage. Service ends and she says. Der Gottesdienst war aus und sie sagt. Do you want to ask me something? Wolltest du mich was fragen? Yeah. Ja. You want to go out to dinner? Magst du mit mir essen gehen? She looks at me and says. Und sie schaut mich an und lacht. I said, you don't have to go. Und ich sagte, du musst nicht. She says, no, I'll go. Und sie sagt, nein, ich gehe. Und dann sind wir ausgegangen. Und ich wusste dann an diesem Tag, dass sie diejenige war. And from situation to situation, und von einer Situation zur anderen, God is training us. Gott bildet uns aus. Is this your will? Ist das dein Wille? I don't want to miss your will. Ich möchte nicht deinen Willen verpassen. And it gets bigger and bigger and bigger, und das wird immer größer. Until one day, bis eines Tages, we may have to fight with all we have. Vielleicht wir mit allem kämpfen müssen, was wir haben. To fulfill God's purpose for our life. Alles einsetzen müssen, was wir haben, um Gottes Willen für unser Leben zu erfüllen. That will bring a blessing to many people. Der einen Segen bringen will, wird für viele Menschen. But we are exercised. Aber wir sind dann geübt. Father, not my will. Vater, nicht mein Wille. I'm not going the easy way. Ich werde nicht den leichten I'm Weg going gehen, this way. Sondern ich gehe diesen Once Weg. Again. Einmal mehr. So let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel. We don't want to be children. Wir möchten nicht Kinder sein. We want to be mature. Wir möchten reif sein. Exercised. Geübt. Exercised in your will. Geübt in deinem Willen. That we can discern what is your will, what's not your will. Dass wir unterscheiden können, was ist dein Wille und was ist nicht dein Wille. What is good, what is evil? Was ist gut, was ist böse? What is God, what is Satan? Was ist von Gott, was ist von Satan? What is from heaven, what is from the earth? Was ist vom Himmel, was ist von der Erde? What is supernatural, what is natural? Was ist übernatürlich, was ist natürlich? Father, we so want to walk in the footsteps of the cross. Vater, wir wünschen uns so sehr, dass wir in den Fußstapfen des Kreuzes wandeln. So that we might be a blessing. Damit wir ein Segen werden to many people. Für viele Menschen. Thank you for this time. Und wir danken dir für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.